1. Fault daher dem Vorbild Gottes, der sein geliebten Kinder side. 2. Lebten lieb, so why Christus uch geliebten sich selbst für uch als Gabe und Opfer dargebracht hat, das Gott als Wold vorlegen duft anem. 3. Sexuell unmoral, geht form von Unreinheit oder Habgier Sultan unter uch nicht einmal genannt werden, denn dies ist für heilig unpassend. 4. Auch grob witzi, Albans geried und schmutzig reden sind unangebracht, stat dessen soltet a Dankbarkeit ausdrucken. 5. Denner wist genor, das kein sexual unmoralischer, unreiner oder habgieriger, der im Grund ein Gottesdiener ist, ein Erbe im Reich Christi und Gottes haben Word. 6. Last uch von niemandem mit leeren Worten torschen, den wegen solcher Verhaltensweisen kommt der Zorn Gottes über die Ungehorsamen. 7. Wordet daher nicht ihr Komplizen oder nehmten ihren Taten teil. 8. Obwohl einst in Finsternis gelebt hat, seide jetzt licht im Hirn, die Schalb soltet als Kinder des Lichts wandeln. 9. Denn die Frucht des Lichts seit sich in jeder Form von Gut, Gerechtigkeit und Wahrheit. 10. Praftstets, was dem Hirn Wald vorligist. 11. Beteiligt uch nicht an den Nutzlosen werken der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. 12. Es ist sogar beschämend, über die Dinge zu sprechen, die sie heimlich tun. 13. Doch als, was vom Licht aufgedeckt word sichtbar. 14. Denn als, was sichtbar word, ist Licht. Die Schalb heißt es, walk auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, damit Christus dich erlübt it. 15. Achtet daher sorgfältig darauf, why lebt, nicht why unwise, sondern why weiser. 16. Nutz die Zeit optimal aus, denn die Gegenwartigen Tage sind volle Heeresforderungen. 17. Seid die Schalb nicht unvernünftig, sondern versucht zu verstehen, was der Will des Herrn ist. 18. Betrinkt uch nicht mit Wein, denn das führt zu Ausschweifung, last uch statt dessen vom Geist erfüllen. 19. Sprecht miteinander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern, singt und musisiert dem Herrn von Hazen. 20. Dankt Gott, dem Vater, jederzeit für als im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 21. Ordnet uch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus. 22. Frauen, ordnet uch ihren Mannen unter, so why ist dem Herrn tun wordet. 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, so why Christus das Haupt der Gemeinde ist, die auch als seinen Leib erlost hat. 24. Why sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Mannen in allem unterordnen. 25. Männer, liet your Frauen, so why Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. 26. Tat dies im sie zu heiligen, nachdem sie durch das Wasserbad des Wortes geringet it hat. 27. Sein Ziel war es, die Gemeinde sich selbst praktisch dazu stellen, one Flecken, Fulton oder Arnliches, so dass sie heilig und makellos ist. 28. Ibenso sind manneverpflichtet, ihr Frauen y ihr eigenen Leiber zu leiben. Wer sein Frau liet sich selbst. 29. Denn niemand hast seinen eigenen Körper, sondern an Art und Pflegt in, so why Christus die Gemeinde naht und Pflegt. 30. Dies geschieht, weil wir Glieder seins Leib sind. 31. Aus diesem Grund verlust ein Mann Vater und Mutter, sich seiner Frau anzuschließen, und die beiden werden ein Fleisch sein. 32. Dieses Geheimnis ist tiefgründig, ich besie es auf Christus und die Gemeinde. 33. Denn ich soll jeder von uch sein Frau so leiben wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann respektieren.